Father, we thank you for your word. Vater, wir danken dir für dein Wort. And for your spirit. Für deinen Geist. We pray that you would speak to us. Wir beten, dass du zu uns sprechen möchtest. Persönlich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. We're talking about the issue of fairness and justice. Wir sprechen jetzt über Fairness und Gerechtigkeit. Justice is my legal right. Gerechtigkeit, das ist, sind meine legalen, meine offiziellen Rechte. But fairness is my ethical right. Fairness sind meine ethischen Rechte. Not everything that is just is fair. Nicht alles, was gerecht ist, ist fair. And not everything that is fair is just. Nicht alles, was fair ist, ist auch ist gerecht. We can think of the illustration we used in. Denken wir nur an eine Illustration. About the man in Matthew 18. Über den Menschen in Matthäus 18. Just came to my mind real quick. Das ist mir kurz eingefallen. And who went into the vineyard? Der ging in den Weingarten. And he compelled people to come in. No, it's in Matthew 20. I'm sorry. Matthew 20. Matthäus 20 ist das sogar. And at the end, he gave the men who only worked an hour. Dem, der nur eine Stunde arbeitete. He gave them a full day's pay. Der bekam einen Tageslohn. And the ones who had worked the whole day. Der den ganzen Tag arbeitete. We started to grumble. Hat sich beschwert. Is that just? Ist es gerecht? That those men who only worked one hour, dass diese, die nur eine Stunde gearbeitet haben, got a full day's pay, haben für den ganzen Tag bezahlt bekommen. Is it fair? Ist es fair? It's just and fair. Ja, es ist gerecht und fair. For one reason. Und zwar, weil the other people fully agreed. Weil die anderen Leute voll damit einverstanden waren. They agreed a denarii was a day's pay. Sie waren voll damit einverstanden, dass ein Denari Tageslohn it was just vereinbart ist. And it was absolutely fair. Gerecht und fair. And because the master was generous, und weil eben der Meister war sehr generös, these people were jealous and had an evil eye. Wurden dann die Leute eifersüchtig und bekamen ein böses Auge. And oftentimes this is in the church. Und so passiert es auch in der Gemeinde. Where you are expressing the grace of God to someone, wo man die Gnade Gottes jemanden ausdrückt, and someone says it's not fair. Und für jemand anderen ist es aber nicht fair. Now, let's look at Genesis 13. Schauen wir uns jetzt den 1. Mose 13 we'll an. Read the chapter. Und wir lesen durch das Kapitel da durch. So Abraham went up from Egypt to the Negev, he and his wife and all that belonged to him and Lot with him. Und Abraham zog aus Ägypten herauf, er und seine Frau und alles, was er hatte und Lot mit ihm. Lot is his nephew. Der Lot ist der Neffe. Now Abraham was very rich in livestock, in silver and in gold. Und Abraham war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. So if anyone's telling you that believers need to be poor, they're telling you something that's not biblical. Wenn jemand euch sagen möchte oder einreden möchte, dass er das Gläubige arm sein müssen, dann ist das hier der Beweis, dass es nicht so ist. Verse 3. Vers 3. He went on his journeys from the Negev as far as Bethlehem. Und ging auf seinen Tagesmärschen vom Süden bis nach Bethlehem. To the place where his tent had been at the beginning between Bethel and Ai. Bis zu der Stätte, wo im Anfang sein Zelt gewesen war zwischen Bethel und Ai. To the place of the altar which he made there formerly, and there Abraham called on the name of the Lord. Zu der Stätte des Altars, den er vorher dort gemacht hatte. Verse 5. Now Lot, can someone deal with the telephone, please? Now Lot, who went with Abraham, und auch Lot, der mit Abraham zog, also had flocks and herds and tents, hatte Schafe, Rinder und Zelte. And the land could not sustain them while dwelling together. Und das Land ertrug es nicht, dass sie zusammen wohnten. For their possessions were so great, denn ihre Habe war groß, that they were not able to remain together. Und sie konnten nicht zusammen wohnen. Verse 7. And there was strife. So gab es Streit. And that happens in the church. Und das passiert in der Gemeinde. In the family. In der Familie. In the business. Im Geschäft. And there was strife between the herdsmen of Abraham's or Abram's livestock and the herdsmen of Lot's livestock. So gab es Streit zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Now the Canaanite and the Perizzite were dwelling there or then in the land. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. So Abraham said to Lot. Da sprach Abraham zu Lot. Please let there be no strife between you and me. Lass doch keinen Streit sein zwischen mir und dir. Nor between my herdsmen and your herdsmen. Und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. For we are brothers. Wir sind doch Brüder. Verse 9. Now watch what he does. Passt auf, was er macht. Is not the whole land before you? Ist nicht das ganze Land vor dir? Please separate from me. Trenne dich doch von mir. If to the left, then I will go to the right. Willst du nach links, dann gehe ich nach rechts. If to the right, then I will go to the left. Willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. That's the way you settle strife. So kann man Streit schlichten. You prefer one another. Man gibt dem anderen den Vorrang. Philippians chapter 2 verse 3. Philipper 2 Vers 3. Esteem one another better than yourselves. Schätzt den anderen höher ein als dich selber. Verse 5. This is the mind of Christ. Das ist die Gesinnung Christi. This is the mind of Christ. Das ist so denkt der Herr Jesus Christus. Well, is that unfair? Ist es unfair? Maybe from human standards. Von menschlich für menschlichen Standard, God gave ja, Abraham vielleicht. The land. Gott gab Abraham das Land. If you look in Genesis 12:7. In 1. Mose 12:7 steht es. It was given to Abraham. Es wurde Abraham gegeben. And he had a right. Er hatte ein Recht. And yet, und doch, he gives his right up. Gibt er dieses Recht auf? And he does what is seemingly unfair to himself. Und er macht das scheinbar Unfaire sich selbst gegenüber. And he lets Lot choose. Und gibt Lot die Wahl. You go to the left, I go to the right. Wenn du nach links gehst, gehe ich nach you rechts. You go north, I go south. Wenn du in den Norden gehst, gehe ich east, in den Süden. I'll go west. Osten, dann gehe ich westen. Verse 10. Vers 10. Lot lifted up his eyes and saw all the valley of the Jordan. Da erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan. That it was well watered everywhere. Dass sie ganz bewässert war. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hat. Like the garden of the Lord. Wie der Garten des Herrn. Like the land of Egypt. Wie das Land Ägypten. As you go to Zoar. Bis nach Zoar hin. I mean, this place looked like the Garden of Eden. Das sah aus wie der Garten von Eden. You know how when you go up like to rocks and you look down. Wenn du auf die Rocks steigst und du schaust darunter zum Beispiel. Look at the valley and think, wow. Und du schaust das Tal an und bist well, beeindruckt. That was like this. Und so sah das and aus. Even more. It's just beautiful. Schöner noch. Absolut schön. Plentiful. Wunderschön. And Abraham says, you choose. Und Abraham sagt, du entscheidest. And what he was saying is, you choose and I'll let God choose for me. Er sagte damit, du entscheidest dich und ich lasse Gott dadurch für mich entscheiden. And Abraham is the father of our faith. Und Abraham ist unser Glaubensvater. And there is an amazing principle we've got to live by right here. Und da ist ein großes Prinzip, nach dem wir leben müssen. Verse 11. 11. So Lot chose for himself. Da wählte sich Lot. Wow, he chose for himself für in English. Right? English, ja. For himself. I don't want to choose for myself. Ich will nicht für mich wählen. What a mistake. Was für ein Fehler. But Lot chose for himself. Aber Lot wählte für sich selber. And he chooses toward Sodom. Und entscheidet sich für Sodom. And he will lose everything. Und wird alles verlieren. Everything. Alles. Right? He chose for himself. Hat für sich selbst but ausgewählt. Abraham, the father of our faith, doch Abraham, unser Glaubensvater, preferred Lot. Hat dem Lot den Vorrang gegeben. And let God choose for him. Und ließ dadurch Gott für ihn die Now, Wahl treffen. Wouldn't it be a strange thing? Wäre es nicht seltsam? You choose. Du entscheidest dich. No, you choose. Nein, du wählst. Ah, you know the story of Abraham and Lot, huh? Ah, du kennst die Geschichte von Abraham und Lot. I sure do. Ja, ja. I'm not choosing first, you choose. Ich wähle nicht zuerst, du wählst. But I prefer you. Aber ich gebe dir den. Ich lasse dich zuerst. No. I prefer you. Nein, ich lasse dich zuerst. Wouldn't it be a wonderful thing if the strife was actually that we preferred each other more? Wäre es nicht eine wunderbare Sache, wenn der Streit darum ginge, wer dem anderen den Vorrang geben möchte? You go first. Du zuerst. You were closer to the chair. It's your chair. Du warst näher bei diesem Sessel, also ist es dein Sessel. But you are older. Aber du bist älter. And I prefer you. und ich bevorzuge But you are a woman and I am a man. Aber du bist eine Dame, ich bin ein Herr. Yes, but I could be your mother. Ja, aber ich könnte deine Mutter sein. And that's the point. You're my mother, so sit down. Du bist meine Mutter, also setz dich hin. I prefer you. Ich Wouldn't gebe that dir be wonderful if it was so like that in the church? Wäre es nicht toll, wenn es in der Gemeinde so wäre? Where people were so preferring one another. Wenn die Leute einander so den Vorrang geben. Because in their mind is this story. Weil sie haben diese Geschichte in ihrem Denken und dieses Prinzip. Ich lasse Gott für mich wählen. Now let's look what happens. Schauen wir, was passiert. Verse 11. So Lot chose for himself all the valley of the Jordan. Da wählte sich Lot die ganze Ebene des Jordan. What do you want, Lot? Was willst du, Lot? I'll take the valley of the Jordan. Ich nehme das Jordantal. All of it. Das Ganze. All of it? Alles? Is that all right? Ist das in Ordnung? Choose. Do you want it all? Ja, du willst es, dann nimm es. Take it all. Ja. Your choice. Deine Entscheidung. Lot journeyed eastward. Und Lot brach auf nach Osten. Thus they separated from each other. So trennten sie sich voneinander. Abraham settled in the land of Canaan, while Lot settled in the cities of the valley. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Ebene. And moved his tents as far as Sodom. Und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Wow. Verse 13. Now the men of Sodom were wicked exceedingly and sinners against God. Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Now look at verse 14. 14. Then Or the Lord said to Abram. Der Herr sprach zu Abraham. After Lot had separated from him. Nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte. After Lot separated. Nachdem er sich getrennt hatte. What a faith step of Abraham. Was für ein Glaubensschritt Lot, des Abrahams. You choose. Lot, du entscheidest dich. Let's look over the land and you decide what you want. Betrachte mir das Land und du entscheidest. And Lot gets selfish. Lot wird selbstsüchtig. I'll take all The valley. Ich nehme das ganze Tal. Fertile, like a garden. Fruchtbar, ein riesiger Garten. Okay, take that. Gut, du nimmst es. Selfishly chooses for himself. Selbstsüchtig für sich. Instead of working it out with his uncle. Anstatt mit seinem Onkel zu beraten, zu verhandeln. Uncle Abraham. Onkel Abraham. I'm not really sure if I have the wisdom to do this. Ich weiß nicht, ob ich genug Weisheit habe. I could make a wrong decision. Ich könnte eine falsche Entscheidung treffen. What would you suggest I choose? Was schlägst du für mich vor? And giving the honor back. Die Ehre zurückgeben. And working something out. Und etwas erarbeiten. And living in the wisdom and understanding of his uncle. Und in der Weisheit und Einsicht des Onkels zu But leben. He doesn't. Das macht er aber nicht. So when he's gone, the Lord speaks to Abram. Erst wenn er weg ist, spricht der Herr nun zu Abraham. Look at this. Now lift up your eyes. Erhebe doch deine Augen. And look from the place where you are. Und schau von dem Ort, wo du bist. Northward, southward, eastward, westward. Nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen. For all the land which you see. Denn das ganze Land, das du siehst. I will give to you. Dir will ich es geben. And to your descendants forever. Und deinen Nachkommen für ewig. Can you even compare? Kann man das überhaupt vergleichen? Wow. When God chooses for me. Wenn Gott für mich wählt. Now, let's go to Psalm 47. Psalm 47. Just for a moment. There's Einen a Moment. Wonderful promise here. Da ist eine wunderbare Verheißung. We'll begin to wrap it up. Psalm 47, verse 1. Psalm 47, gleich der erste Vers. Oh, clap your hands, all peoples. Ihr Völker alle, klatscht in die Hände. Shout to God with the voice of joy. Jauchzt Gott mit Jubelschall. For the Lord most high is to be feared. Denn der Herr der Höchste ist gefürchtet. A great king over all the earth. Ein großer König über die ganze Erde. He subdues peoples under us and nations under our feet. Er unterwarf uns die Völker und die Völkerschaften unter unsere Füße. And here it is, verse 4. 4. Fünf in der Deutschen. He chooses our inheritance for us. Er wählte für uns unser Erbe. The glory of Jacob, whom he loves. Den Stolz Jakobs, den er geliebt hat. That's the point. Das ist He chooses our inheritance for us. Er hat das Erbe für uns gewählt. Isn't it the saddest thing when there's strife? Ist es nicht das Traurigste, wenn Streit ist? Competition, Zwistigkeit, jealousy, Eifersucht, selfish ambition. Selbstsüchtige Ambition. I remember a number of years ago, vor ein paar Jahren erinnere ich mich, when Pastor Brent got married. Als Pastor Brent geheiratet. Before he got married. Kurz davor. When suddenly him and Adela were an item. Er und Adela, where they were together. Die waren zusammen. You know, it's like, you know, you, suddenly it's like they're separate, and all of a sudden, like, wow, Brent and Adela, they're are they Zuerst together? Waren sie völlig auf verschiedenen Orten. Jetzt sind sie zusammen. Are they together? It's like they're sind together. Sind sie zusammen? Ja. And I remember, ich kann mich erinnern, they had made the decision to get married. Sie entschieden sich füreinander and zu heiraten. And I remember one girl. Und ich erinnere mich an what ein Mädchen, she said. Was sie sagte. Dang. Verdammt. Another one. Another one's gone. Wieder einer weg. Like, what is that all about? Was soll das heißen jetzt? What is that all about? Was soll das jetzt bedeuten? Darn, another one's down. Verdammt, schon wieder einer. Another one off the list. Schon wieder einer weniger auf der Liste. Like, what is that all about? Was soll das jetzt heißen? You just had to laugh and feel sorry for this person. Man musste lachen und eigentlich die Mitleid haben mit der Person. Because this is so natural. Weil das ist so natürlich. God is the one who chooses my inheritance. Gott wählt aus mein Hab und Gut. When I was in Bible college, wie ich in der Bibelschule war, 1980. I'm going down to New Jersey to get to work. Auf dem Weg nach New Jersey in die Arbeit. For the whole summer. Für den ganzen From Sommer. May all the way to the first week of September. Von Mai bis zur ersten Woche im September. I'm going to work 6 days a week. Ich arbeite dort 6 Tage die Woche. Up to 12, 13 hours a day. So 12 bis 13 Stunden am Tag. I'm going to work and work until I almost faint. Und ich bin fast bis zur Ohnmacht habe ich gearbeitet. I'm going to work in the ministry. Habe in der Gemeinde auch gedient. Habe Gesang, I'm going to go soul winning. It's going to be a mission field. Und auf Missionsfeld. Someone says to me. Und jemand sagte mir. Rob. Why are you going to New Jersey? Warum gehst du nach New Jersey? All the girls are up here. Die ganzen Mädchen sind doch hier. Someone's going to marry your wife. Jemand wird deine Frau wegheiraten. And I said. Und ich sagte. No one can marry my wife. Niemand kann meine Frau heiraten. Though I don't know who she is. Obwohl ich noch gar nicht weiß, But wer if sie ist. Someone could marry her, denn wenn jemand sie heiraten then könnte, she was not my wife. Dann war sie von vornherein gar nicht meine Frau. Right? Is that like hard to understand? Ist es schwer zu verstehen? And the person looked at me like, die Person sah mich oh, an. You're so spiritual, aren't du bist you? So geistig. No, I'm not. Nein. I just know the scripture. Ich kenne die Schrift einfach. God will choose my inheritance. Gott wird mir mein Erbe auswählen. And when I came back from the summer, und als ich dann nach dem Ende des Sommers zurückkehrte, I prayed, betete ich, and I said, God, und ich sagte Gott, if you want me to take Mary Kim out for dinner, wenn du wirklich möchtest, dass ich Mary Kim ausführe zum Abendessen, then I pray that you help me. Dann bitte ich dich um Hilfe. And I'm going to go to church. Ich gehe zum Gottesdienst. And I'm going to put an extra Bible on my seat. Und lege eine extra Bibel auf den Sitz. Now don't do this because it's going to be funny, right? Mach das aber jetzt nicht, right. Das kann sonst lustig werden. Don't do this here, right? I just hier nicht. Hier bitte nicht. All these extra books every week, you know? Weil sonst sind überall die extra Bücher. Sind leere Sitze mit extra Büchern belegt. Seats all the way to the back, you know? Bis nach hinten. Everyone's going to have a book next to them. Jeder hat ein Buch neben sich liegen. This was a one-time thing in history, you know. Das ist einzigartig in der Geschichte gewesen. And I prayed on my knees. Ich betete auf meinen Knien. Very secretly. Sehr geheim. I put the book there. Hab das Buch daneben gelegt. Ging zum Gottesdienst. There are 1,500 seats. Es sind 1,500 Sitze. And it's about 1,300 people coming to church. 1,300 Leute kommen noch wirklich zum Gottesdienst. We have never sat together in church ever. Wir saßen noch nie nebeneinander während des Gottesdienstes. And the church is filling up. Die Gemeinde füllt sich, die Halle. I'm looking down, 2 feet come up. Ich sehe zwei Füße, wie sie näher kommen. And I hear this voice say, und ich höre eine Stimme, die is the seat free? Ist dieser Sitz frei? I look up, ich schaue, and it's her. Und sie, das ist sie. And I said, yes, the seat is free. Und ich sagte, ja, der Sitz ist frei. And then she looks around, dann schaut sie herum. And she says, und sie sagt, I don't like sitting this far back. Thank you anyway. Ich möchte aber nicht so weit hinten sitzen, also dankte trotzdem. She walks away, goes all the way to the front. Geht ganz nach vorne. Is in the front of the chapel. Ist ganz vorne in all dieser the way Halle. In the front, ganz vorne. And I prayed and I said, Lord, thank you. Herr, danke. for showing me, dass du mir gezeigt that hast, you could have put her there, dass du sie da hingesetzen hättest können, but you did not want to. Aber du hast es nicht wollen. And so I will press on. Und so bemühe ich mich weiter. 10 minutes later. Doch 10 Minuten später. 2 feet come back. 2 Füße kommen zurück. And I hear this voice. Und ich höre eine Stimme. Is the seat still free? Ist der Sitz noch immer frei? There are no more seats in the front. Es gibt keine Sitze mehr vorne. Es sind keine Sitze mehr frei vorne. I look up and it's her. Ich sehe auf sie. And es I ist thought, sie. Oh my Lord. Und ich sagte, oh mein Herr. But my heart is like, oh my gosh. Mein oh Herz my gosh. Klopft. I thought, I can't do this. I can't do this. Ich habe mir gedacht, das schaffe ich. You got to do it. I made a vow to the Lord. Das überlebe ich nicht. Ich habe es doch dem Herrn geschworen. And immediately I said, as soon as church is over, I've got to ask you something. You know? So, nachdem der Gottesdienst aus war, habe ich dann ihr etwas gesagt. Right after Pastor Stevens said, you may be dismissed. Nachdem Pastor Stevens gesagt hat, ihr könnt jetzt gehen. She turns and says, what do you want to ask me? Dann fragt sie mich, was wolltest du mich fragen? I said, I want to know if you want to go to dinner. Ich wollte einfach nur wissen, ob and du zum Essen zum Abendessen mit in mir gehst. Und sie lachte mir ins Gesicht. And I said, you don't have to. Du musst nicht. And she said, I want to. Und sie sagte, ich will. And that was history. Und das war die Geschichte. God chooses. Gott wählt. I don't have to compete with all these guys who are not going to New Jersey. Ich muss jetzt nicht mit denen irgendwie konkurrieren, die nicht nach New Jersey gehen. Did you get that right? Yeah. Can you say it again? I don't have to compete. Ich muss nicht konkurrieren. With all these guys. Mit all diesen Männern. Who are staying in Bible college. Die in der Bibelschule blieben. Right? They're not my competition. Mit denen konkurriere ich nicht. God chooses for me. Gott entscheidet sich and für mich. And if God is for me, who can be against me? Und wenn Gott für mich ist, wer and kann gegen mich? What a way sein? To live. Was für eine schöne Art zu leben. When my wife and I were looking for an apartment, als meine Frau und ich nach einer Wohnung we came suchten, to this one nice apartment, haben wir eine sehr schöne gesehen. And all of a sudden there was all these other people. Angesehen und da waren so viele andere Leute. And everyone's looking at the apartment. Und jeder sah drauf. I said to my wife, I'm not going to compete with these people. Ich werde mit denen nicht konkurrieren. If they want it, let them take it. Wenn sie es haben wollen, lass sie es nehmen. The Lord has our apartment for us. Der Herr hat unsere Wohnung schon. Nobody can take our apartment. Keiner kann uns die Wohnung so nehmen. So let them choose. Lass die wählen. If they don't want it, then we'll think about it. Wenn die es nicht wollen, dann denken wir darüber I'm nach. Not in competition. Ich bin nicht in Konkurrenz. God can blind these people. Gott kann diese Leute blenden. They can walk in and see a bug in a corner that doesn't even exist. Die können vielleicht in einem Winkel eine Wand sehen, die gar nicht existiert. They can hear cockroaches everywhere. Die können Kakerlaken hören. Do you hear that? Hast du das gehört? There's bugs everywhere. Da sind überall Kakerlaken und Wanzen. And it was just God. Aber es war Gott. If God wants us to have that, we will have it. Wenn Gott will, dass wir das haben, dann haben if wir das. God is for us, who can be against us? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? And that's in everything. Und das ist in allem. In every position in the church, in every kind of in jeder Position, service, in jedem Gottesdienst, in friendships, in Freundschaften, I will let God choose for me. Werde ich Gott für mich auswählen lassen. If that position is filled, wenn diese Position gefüllt ist, he will choose my inheritance for me. Er wird mein Erbe für mich auswählen. If she married him, wenn sie ihn geheiratet then hat, she wasn't for me. Dann war sie gar nicht für if mich. He marries her, wenn er sie geheiratet hat, then he wasn't for me. Dann war er nicht für God mich. Chooses my inheritance. Gott wählt mein Erbe aus. Now think of, you know, like this illustration when we're little kids, right? Denk jetzt an dieses Beispiel, wie wir kleine Kinder there's waren. A quarter of the pie left. Da ist ein Viertel übrig von diesem Kuchen, von diesem Apfelkuchen. And my brother and I walk into the room. Mein Bruder und ich kommen ins Zimmer. We want apple pie. Wir wollen diesen Apfelkuchen haben. But it has to be cut. Er muss geteilt werden. What does the mother do? Was macht die Mutter? She takes the knife. Sie gibt das Messer. And she says, und sagt, you cut. Du teilst. And you choose. Und der andere wählt. That's the fairest way to do it, right? So kann man es am fairsten machen. You cut. Du schneidest. And that person who's going to cut is going to cut as straight as possible. Und diese Person, die schneidet, die macht es wirklich genau. Because he knows his brother is going to choose a bigger piece. Weil er weiß, dass sein Bruder das größere Stück auswählen wird. What if he cut it? Aber was, wenn er es teilt? And he cut. He says, "My brother, man, he's going to take the bigger. I'm going to cut this exactly." Ja, ich schneide es ganz genau in der Mitte. One time I had people for dinner, right? Einmal habe ich Leute zum Essen eingeladen. Marty Vieter was there, and his Marty Vieter war dort. And I cut really exact, you know. Ich habe wirklich genau geteilt. And I said, Marty, here's a pumpkin pie. Marty, hier ist so ein Kürbiskuchen. I'm going to cut this thing. Den werde ich jetzt teilen. And you tell me which is the smallest piece. Und du sagst mir, welcher der kleinste Teil ist. He says, go for it. Er sagt, okay. I said, okay. Gut. I said, which is the smallest piece? Also, welches ist der kleinste Teil? It took him a while. Er hat lange, he had to really look. Lange he said, oh my gosh, they are almost exactly sagt, the same. Schauen wirklich. He said, this one. I said, yeah, I made a little mistake. Dann sagte dieser, da habe ich gesagt, na, ich habe einen kleinen Fehler brother, gemacht. What if the brother said, aber was ist, wenn der Bruder okay, jetzt sagen würde, the brother cut, nachdem der Bruder teilt, and he says, you know what, you've cut so nice, you, sagt, I prefer you. You choose. Weißt du, du hast so schön geteilt, ich lasse dich jetzt wählen. Wouldn't that be nice? Wäre das nicht schön? Because he knows the story of Abraham. Weil er kennt die Geschichte von Abraham. Right? If he gives his brother the bigger piece, wenn er dem Bruder das größere Stück this gibt, could mean an apple pie factory. Who knows? Da kann sich daraus wirklich eine Apfelkuchenfabrik who entwickeln. Knows what God could do? Wer weiß, was Gott macht? He could maybe be the manager of McDonald's someday. Er kann vielleicht right? der Manager von McDonald's werden. And be eating all the apple pies he could ever imagine. Und all diese Apfelkuchen essen, right? die sich je vorgestellt We let the Lord choose our inheritance. Wir lassen den Herrn das Erbe aus. I'm not fighting with someone. Ich kämpfe mit niemandem. I'm not competing with my brothers and sisters. Ich bin nicht in Konkurrenz mit meinen Brüdern und Schwestern. You know, there's people who are really energetic and fast in the church. Manche Leute sind schnell und haben viel Energie hier in der Gemeinde. They always seem to jump at everything first. Und die springen gleich auf alles drauf. I'm going to very in a relaxed way go sign up for Agape. Ich werde also für das Agape werde ich da ganz ganz entspannt da unterschreiben oder And I'm not going to compete, I'm just going to very relaxed. Ich werde dort sehr sehr entspannt hingehen. Well, all the seats seem to almost be gone. Alle Sitze sind scheinbar schon besetzt. So I guess the Lord has chosen for me. Das heißt der Herr hat für mich gewählt. Ich nehme jetzt diesen Sitz. And you let the Lord choose for you. Und du lässt den Herrn für dich wählen. I don't want to be with these people. Ich will mit den Leuten nicht sitzen. I don't even speak their language. Ich spreche gar nicht ihre Sprache. Like what a funny way to live. Was für eine komische Art zu leben. Hey, look, let's sign up together. We got to stick together. Oder tun wir uns zusammen eintragen? Wir müssen zusammenbleiben. Come on over here. Komm Let's her. Sign up together. I'm picking Komm. The table. Komm, ich wähle jetzt yeah, yeah. Bischofs. Wir müssen It's uns zusammen us. Eintragen. It's us, right? It's wir. Us. Yeah, es yeah, ist, yeah. Wir sind es, ja. What a funny way to live. Was you know, für eine lustige like, Art. Like almost like a click, you know? So wie ein Klick halt. What about if I'll let the Lord choose? Was ist, wenn ich den Herrn wählen lasse? Yeah. Put me anywhere. I mean, I'd like a nice seat since I'm early. Ich möchte einen schönen Sitz haben. Ich bin ja schon zeitig no one dran. Has taken them, I'll obviously take one of the nicer ones. Gut, also wenn ich schon früher da bin, nehme ich einen schönen. Or, oder? Yeah, I'll sit toward the back. I prefer the people. I'll sit in the back this time. Ich setze mich hinten von vornherein. Like having an attitude of let the Lord mit der Einstellung choose my inheritance. Dass den Herrn mein Erbteil aussuchen lassen für mich. Whatever, in any way, right? Was auch immer, auf jede This Art. Is the way to live. So lebt man. And we can go through testimony after testimony wir können uns ein Zeugnis nach dem anderen anhören. Of how God blesses people who live like that. Wie Gott Leute segnet, so, die so leben. Just to close, Im Schluss, im Abschluss. The next time I'm in a situation, das nächste Mal, wenn ich in einer Situation always bin, make it fair for the other side. Mach's immer fair für die andere Seite. And I'll close with this verse from Leviticus. Ich schließe jetzt mit dem dritten Mose. This is the last chapter of Leviticus. Und zwar das letzte Kapitel. Chapter 27. Dritter Mose 27. Verse 32. Vers 32. For every tenth part of the herd or the flock, whatever passes under the rod, the tenth one shall be holy. To the Lord. Und der ganze Zehnte von Rindern und Schafen, von allem, was unter dem Stab vorüberzieht, das Zehnte soll für den Herrn heilig sein. But there's two problems. Aber da gibt es zwei When you Probleme. Look at your herd, Wenn du dir die Herde anschaust, some of the cows are wonderful. Manche von diesen Kühen sind oh, schön. Look at that one. Schau And dir as an. They're coming through the gate, you're thinking, oh no, oh no. Wenn die dann durch dieses don't, Tor kommen. Don't be the, oh, it's, oh no, it's the tenth! Nein, das ist die Zehnte. Oh man! Das tut weh. I just lost my best cow. Ich habe die schönste Kuh verloren. Oh man! Bummer! You know? Das ist Pech. People can think like that. Leute können so denken. Make sure that the good ones don't go to the tenth, right? Or it can be the other way. Oder es kann auch anders passieren. Verse 33. He is not to be concerned whether it is good or bad. Man soll nicht untersuchen, ob es gut oder schlecht ist. Nor shall he change it. Und darf es nicht vertauschen. Or if he does change it or exchange it. Wenn man es dennoch irgendwie vertauscht. Both it and its substitute shall become holy. Wird es selbst heilig bleiben. So the tenth cow comes. Die zehnte Kuh kommt. The scrawniest thing you've ever seen. Scrawny. Also, it's barely alive. Schmächtig, ja. Think, man, what happened to this thing? Was ist mit dieser passiert? Got run over by a buffalo or something, you know? Ist vielleicht ein Büffel über sie drüber gelaufen? Man, this thing is like barely alive. Ja, es ist ziemlich eingeschrumpft. This is not worthy of the Lord. Die ist des Herrn eigentlich nicht würdig. I think I'll change it with the one behind it. Ich glaube, ich tausche aus mit dem, das dahinter ist. But the Lord says no. Doch der Herr sagt nein. Give me both. Gib mir beide. Both? Beide. Both. Ja, beide. Make it more than fair. Mach es mehr als fair. And that's how we need to live. So sollen wir leben. Make it more than fair. Mach es mehr. Geh über das Faire hinaus. You choose. Lot, du entscheidest. I'm going to live my faith. Ich lebe im Glauben. God will choose for me. Gott wird für mich auswählen. No. Nein. You choose. Du wählst. I am older than you. Ich bin älter als du wählst. What would a church be like if we were like that? Wie wäre eine Gemeinde, in der das so preferring one another, einander den Vorrang geben? In faith. Im Glauben. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir. These principles are so high. Diese Prinzipien sind so hoch. So wonderful. Und so wunderbar. That they are life changing. Dass sie das Leben verändern. Father, we pray in any area where there's strife, Vater, wir beten in jedem Bereich, wo Streit herrscht, we would take the example of Abraham, dass wir Abrahams Beispiel folgen würden and we would let you choose our inheritance. Und dich unser Erbteil auswählen lassen. In Jesus name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen.